Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Die Christian-Lindner-Partei, Ältere unter uns kennen sie auch noch als FDP, trifft sich heute in Berlin. Aber ganz im Ernst, Christian Lindner war es schon in den vergangenen Jahren das dominante, das fast einzige Bild und die Stimme auch der Liberalen. Man könnte sagen, der Erfolg gibt ihm recht. Er hat die Partei zurück in den Bundestag gebracht. Andererseits lag die FDP, als er kam, auch so tief, dass fast nur aufwärts als Richtung blieb. Kann man sehen, wie man will. Die Partei jedenfalls hat ihn als Chef wiedergewählt. Ob sich sonst was ändert, inhaltlich und personell bei den Liberalen, weiß mein Kollege Klaus Remme vor Ort. Guten Tag. Ja, hallo. Bei der FDP gab es heute am Anfang bei der Rede von Christian Lindner so einen Hinweis auf China. In den Nachrichten lief es gerade schon die Warnung vor der Wirtschaftsmacht China. Und da hat Christian Lindner ja einen Satz benutzt, der auch vielleicht nicht jedem gefallen dürfte. Er wolle keine Angst vorm gelben Mann machen. Was hat ihn da getrieben? War das so ein typischer Lindner? Hauptsache, alle schauen heute auf mich? Na, selbst dieser Gedanke, wenn er denn da gewesen wäre, wäre vermutlich, denke ich, verzeihlich an einem Tag, wo der Parteichef, der sich alle 2 Jahre zur Wiederwahl stellt, den Delegierten präsentiert. Er hat diese Gelegenheit ausgiebig genutzt. Er hat 1 Stunde und 12 Minuten geredet. Das ist selbst für Lindner-Verhältnisse relativ lang. Und er hat seine Rede so begonnen. Das heißt, vielleicht die Gesellschaft und die Wirtschaft ändern sich beständig. Wir müssen mit den Zeiten Schritt halten. Das war der Auftakt dieser Rede. Wirtschaftspolitik, so stand es in großen chinesischen Schriftzeichen über der Bühne des Parteitags. Also es ist eindeutig so, dass die FDP versuchte, China hier als Konkurrenten auf dem Weltmarkt als zumindest Risiko, wenn nicht als Bedrohung darzustellen. Gab es denn auch kritische Reaktionen auf diesen Satz, diese Angst vorm gelben Mann, die er da gemalt hat? Nein, ich habe keine gehört. Ich muss auch sagen, dass diese erste Passage der Rede, er hat relativ lange über die Wirtschaft gesprochen, aber in den Schatten gestellt wurde vom Thema Klimaschutz. Das ist ein Schwerpunktthema gewesen, an dem sich Christian Lindner abgearbeitet hat. Wenn Sie nach kritischen Stimmen fragen, wir haben ja inzwischen das Ergebnis der Wiederwahl. Und wenn man will, kann man darin, sagen wir mal, wachsende Kritik am Vorsitzenden festmachen. 86,64%, das ist ein... Er sagte, tolles Ergebnis. Mit Sicherheit ist es ein deutlich schwächeres als vor 2 Jahren, als er noch 91% bekommen hat. Natürlich kann man mit diesem Ergebnis arbeiten, aber das ist die Zahl, die eben verkündet wurde. Klimaschutz, haben Sie gesagt, das ist ja ein interessanter Punkt, dass er über dieses Thema eben auch gesprochen hat, dass das ein großes Thema gerade ist. Denn einerseits sind die Grünen ja auch der Gegner, gegen den die FDP gerade eigentlich bei jeder Gelegenheit vor jedem Mikrofon wettert. Ist man sich da also vielleicht inhaltlich näher als rhetorisch? Nein, ich glaube, man ist sich weder inhaltlich noch rhetorisch nah. Hier sind es ganz deutliche Unterschiede, die den Ton bestimmen. Christian Lindner hat sich so ausgiebig mit dem Thema Klimaschutz befasst, weil er eben doch seit Wochen in der Kritik steht wegen seiner Antwort per Tweet auf die Fridays for Future Demonstrationen, sein eindeutiges Plädoyer gegen diese Demonstrationen zur Schulzeit und seinem Ratschlag an die Schüler und Schülerinnen, man solle diese Sache doch den Profis überlassen. Das ist eine Passage, die in seiner Rede vorkam, und er arbeitete mit diesem Wort auch stilistisch. Hören wir mal kurz zu. Ich weiß, die Klimapolitik ist ein Feld für profilierte Auseinandersetzungen, aber ich halte daran fest. Wir brauchen die demokratische Auseinandersetzung über Ziele. Das können Politologen, Soziologen, Theologen machen, Ökonomen und Juristen, Schülerinnen und Schüler. Aber wenn es darum geht, den besten technischen Weg der Umsetzung zu wählen, sollten wir wirklich wieder denen vertrauen, die wirklich Ahnung davon haben. Also, wenn wir nochmal auf diese 2 Ebenen schauen, Herr Stucke, da ist zum einen eben der Ton gegen die Demonstrationen von Fridays for Future. Lindner hat sich inzwischen 3-mal, wie er sagte, mit den Schülern und Schülerinnen getroffen. getroffen. Da bleibt er dabei, lasst die Profis ran. Aber inhaltlich ist eben auch der Dissens zu beobachten, dass die Grünen seiner Meinung nach auf Verbote gehen, auf Quoten, auf fast planwirtschaftliche Ansätze, während die FDP den Akzent auf Marktwirtschaft legt. Jetzt ist es uns auch wieder passiert. Wir haben die ganze Zeit über Christian Lindner gesprochen. Bleibt die FDP denn die Lindner-Partei oder kommt da noch mehr? Ist da sowas wie Nachwuchs oder ein frisches Gesicht? Na, ich weiß nicht, ob ich da jetzt, sagen wir mal, fachpolitische Scheuklappen habe. Ich beobachte diese Partei nun doch seit mehreren Jahren. Und gerade in den Zeiten der außerparlamentarischen Opposition war die Konzentration auf Christian Lindner allzu deutlich. Mit einer Bundestagsfraktion von 80 Abgeordneten hat sich das meiner Ansicht nach, was die Facharbeit im Parlament angeht, deutlich geändert. Und wir werden morgen ja auch vor Kameras und Mikrofonen ein neues Gesicht kennenlernen, zumindest für eine große Öffentlichkeit. Linda Teuteberg wird sich als neue Generalsekretärin, sie wird in den nächsten Stunden auf Vorschlag von Christian Lindner gewählt werden, das ist sicher. Und morgen wird sie ihre erste große Rede halten. Leuten, die sich damit befassen im Parlament, ist sie als Innen- und Rechtspolitikerin bekannt. Aber das Portfolio, das Thematische, das wird für sie jetzt sehr, sehr viel weiter werden. Und das ist so ein Gesicht, das möglicherweise nicht nur im Parlament, sondern auch in Talkshows die FDP möglicherweise dann prägen kann. Klaus Remme über den Parteitag der FDP in Berlin. Vielen Dank.